الحمد لله، جيت خلصت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir sind bei Kapitel 56 Vorzug des Hungers. Spartanischen Lebens und Genügsamkeit in Essen, Trinken und Kleidung und anderen Gütern des Lebens sowie Unterdrückung der Treibe oder Triebe, Entschuldigung. باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرهما من حظوظ النفس وترك الشهوات. بارك الله فيكم. خشونة العيش، الإنسان يجب أن يتعود على خشونة العيش، لأنه إذا كان في نعمة وما تعلم خشونة العيش فسيكون الأمر صعب وشاق عليه إن تغير حال النعمة عليه. ثم هنا فضل الجوع، أنه ليس أن الإنسان جائع، وإنما يا أخوة أن الإنسان في هذه الدنيا لا ينظر إلى الكماليات، وإنما ينظر إلى الأمور التي يحتاجها في هذه الدنيا حتى ولو جاع، وإنما يبحث عن الحلال ويبحث عن الخير، والإنسان يكون راضيا بالقليل من المأكل والمشرب والملبس ومن حظوظ النفس، وكذلك يترك الشهوات. فالشهوات أساس المعصية، يعني الإنسان بالشهوة يصل إلى المعصية. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآيات في الباب كثيرة معلومة. هذه الآيات عظيمة يا أخوة، أي الذين كانوا قبلهم كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويعملون بدين الله سبحانه وتعالى، فأتى من بعدهم قوم أضاعوا، ضيعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الشهوات أصلا في أصلها شهوتان، شهوة الفرج وشهوة البطن، وبقية الشهوات كلها تأتي من هذا. فاتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إلا الذي في هذه الدنيا يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعمل صالحا، فهذا يدخل الجنة. يعني الأنبياء دعوا إلى الخير ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم خلفهم خلوف أتوا من بعدهم فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، هؤلاء سيعاقبون إن ماتوا على هذا، أما إذا رجعوا إلى ربهم وتابوا وآمنوا وعملوا صالحا فهؤلاء يدخلهم الله الجنة ولا يظلمون أبدا. والآية الأخرى التي أتى بها المؤلف رحمه الله تعالى هي في قارون الذي كان عنده من المال الشيء الكثير، ويضرب فيه المثل بالنسبة للغنى، الغنى المفرد. لما خرج على قومه بماله وبلباسه وبزينته، لما رأوه الذين يحبون الدنيا قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا ريت نكون مثله. شوف شوف. وأما أولو العلم فقالوا ويلكم، أي ويحكم، ثواب الله خير لمن من آمن وعمل صالحا، أي ثواب الله أحسن من هذه الدنيا، الجنة أفضل من هذه الدنيا. ولكن إذا كان الإنسان مؤمن وعنده كذلك مال، نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، لا بأس بذلك. لكن عموما بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، المسألة يعني ينتبه الإنسان لها، ألا وهي أن الذي يريد الدنيا ينظر فقط إلى المال، ويقيس الناس على حسب مالهم وعلى حسب المصلحة في هذه الدنيا. أما الذي يريد ثواب الله ويريد الآخرة فهذا يقيس الناس على حسب إيمانهم وعملهم الصالح. يوم القيامة سيسأل الناس عن النعيم الذي كانوا فيه، يعني هذا النعيم الذي كانوا فيه يأكلون ويشربون ويفعلون كل شيء. والذي يريد الدنيا ويعمل فقط للدنيا ولا يؤمن بربه ولا يعمل لربه، فهذا يؤتيه الله سبحانه وتعالى من الدنيا، ولكن يوم القيامة يكون في نار جهنم. وهؤلاء الذين استعجلوا ثمرة هذه الدنيا وهم أهل الكفر، أما أهل الإيمان فهم يصبرون في هذه الدنيا لأنهم يريدون الآخرة. فنسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم. Kapitel 26, Vorzug des Hungers. Was bedeutet Vorzug des Hungers? Wir müssen mit diesen Wörtern ein bisschen, Barakallahu, wir müssen diese Wörter erklären, nicht, dass man falsch versteht. Dass man jetzt hungert, sagt man, ja, das ist gut. Das geht darum, dass man nicht in diesem Leben Vermögen gierig ist und dass man nicht nur in diesem Leben isst und trinkt und dass man alles haben will und dass man nichts was Allah subhanahu wa ta'ala macht. Das ist lieber hungern, als dass man etwas haram nimmt, verbotenes. Lieber hungern, als reich zu sein und viel zu essen und am Ende für Allah subhanahu wa ta'ala nichts tun. Das, dann sagte, وَخُشُونَةِ الْعَيْشِ. Was bedeutet خُشُونَةِ الْعَيْشِ? Das ist das harte Leben. Das harte Leben. Wenn du immer in der Gabe Allah subhanahu wa ta'ala gelebt hast und du hast alles bekommen und du hast sozusagen, wie man bei uns sagt, da sagen wir, es gibt Leute, die sind geboren und die haben einen Goldlöffel bekommen. Das heißt, der Löffel war von Gold. Das heißt, sie haben alles bekommen. Sie haben überhaupt nicht gearbeitet. Sie haben nichts getan. Sie haben kein hartes Leben bekommen. Ja. Deshalb, man sollte wissen, du hast jetzt eine Gabe, du bist vielleicht reich, aber später wirst du arm. Wie wirst du mit diesem harten Leben leben können, oder in diesem Leben leben können und weiterkommen können? Deshalb, das geht hier darum. Nicht, dass man jetzt zum Beispiel, du hast Vermögen, sag ja, ist trotzdem, ich will das, ich will nicht, ich will hart leben, obwohl ich Vermögen habe. Nein. Das ist was anderes. Dann Genügsamkeit in Essen, Trinken, Kleidung und anderen Gütern des Lebens. Denn man sollte genügsam in diesem Leben und da sollte man nicht gierig sein in Essen, Trinken und so weiter. Sondern man sollte bescheiden sein in diesem Leben. Man sollte wissen, Essen, Trinken, Kleidung, die werden alle weg. Das wird Essen wirst du verdauen und trinken, wirst du ausscheiden und Kleidung, die werden zerrissen am Ende. Und die Güter des Lebens, die sind alle vergänglich. Deshalb sollte man genügsam sein in diesem Leben und nicht gierig sein und nicht übertreiben. So wie Unterdrückung der Triebe. Die Begierden und die Triebe bei einem Menschen sind Haupt Verursacher für die Sünden, was der Mensch macht. Deshalb man sollte die Begierden und die Triebe kontrollieren und verhindern, dass diese den Menschen dazu beitragen, dass der Mensch Schlechtes macht. oder Sünde begeht. Und der Autor immer hat ein System. Er bringt erstmal die Ayat vom Koran und dann die Hadithe von Sunna. Allah, der Erhabene, spricht, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß natürlich übersetzt: Doch nach ihnen folgte eine Nachkommenschaft, die das Gebet unterließ und ihren Begierden nachgab. So werden sie dem Untergang preisgegeben, außer denen, die reuvoll umkehren und glauben und Gutes tun. Sie sind es, die in den Garten, Paradiesgärten, eingehen werden und denen in nichts Unrecht getan wird. Es geht darum, die Propheten, die haben zum Guten aufgerufen. Und sie haben das Gute verwirklicht in diesem Leben. Nachdem die Leute zum Guten aufgerufen haben, sind sie weg. Die Propheten starben. Dann später kamen Nachkommenschaften von ihnen. Das bedeutet, da kamen später 100, 200, 300, vielleicht 500 Jahre, kamen Leute, die nicht mehr die Religion praktiziert haben, die nicht mehr gebetet haben, die nicht mehr diese Genügsamkeit im Leben gehabt haben, sondern sie folgten ihren Begierden und sie folgten ihren Trieben. Und deshalb diese Leute, die so in diesem Leben sind, wenn sie so sterben, sie werden eine große Strafe oder eine schmerzhafte Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, außer diejenigen, die zu Allah zurückkehrten, indem sie Reue gezeigt haben. Sie haben Gutes getan und sie haben den richtigen Iman, Entschuldigung, verinnerlicht. Gutes getan, diese Leute werden das Paradies betreten und ihnen wird kein Unrecht getan. Das heißt, was hat das mit unserem Kapitel zu tun direkt? Das hat damit zu tun. Warum sind diese Leute so geworden? Warum haben diese Leute ihren Begierden gefolgt? Und warum haben sie die Religion nicht mehr praktiziert? Warum haben sie das Gebet verlassen? Warum? Weil sie nur für dieses Leben leben wollten. Das wird für diesseits und nicht für jenseits. Und sie haben gedacht, sie werden. Das ist nur das Leben. Wenn sie sterben, dann gibt es keinen letzten Tag. Und deshalb haben sie das gemacht. Deshalb, barakallahu fikum, das hat eine direkte Verbindung, diese Ayah, mit dem Kapitel hier. Das heißt, weil diese Leute ihre Begierden und Triebe nicht verlassen haben, haben sie das Gebet verlassen. Sie haben diese Begierden und Triebe des Lebens gefolgt. Deshalb werden sie eine schmerzhafte Strafe bekommen. Dann bringt er, das ist Surat Maryam, die Surah 19, die Ayah 59, 60. Dann bringt der Autor auch noch ein Ayah, und zwar von Surat Al-Qasas, Ayah 79 und 80. Und zwar sinngemäß übersetzt: So trat er vor seine Leute in all seiner Pracht. Da sagten diejenigen, die das diesseitige Leben vorzogen: Auch hätten wir doch nur das Gleiche wie das, was Korah zuteil wurde. Korah ist Karun. Er hat fürwahr einen reichen Anteil am Glücks, die jedoch denen Wissen zuteil worden war, sprach: Wehe euch, die Belohnung Allahs ist weitaus besser für den, der glaubt und rechtschaffen ist. Karun, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, Karun war eine Person, die so reich war. Der hat alles gehabt. Ich meine, der war übertrieben reich. Du kannst es überhaupt nicht vergleichen mit den Reichsten in unserer Zeit. Du kannst es nicht vergleichen. Der hat alles bekommen. Gold, Silber und sowas. Und jeder wollte wie Karun leben. Als Karun einmal rausgekommen ist und diese Leute, die nur an das Materielle glauben, als sie sahen, wie er in seine Pracht kam und was er von Vermögen hat, dann haben sie gesagt, ja, wir wünschen uns auch so zu sein wie Karun, Korah. Die Leute, die Wissen haben, sie haben gesagt, wehe euch. Das, was Allah hat, das wäre die Gabe Allahs oder der Lohn Allahs, das Paradies, ist besser als das, was in diesem Leben ist. Für diejenigen natürlich, die das Gute tun und die den richtigen Glauben verinnerlicht haben. Aber das sind die Leute. Es gibt die Leute, die sind zwei. Sowieso, zwei Gruppen haben wir. Leute, die nur für dieses diesseitiges Leben leben und die werden alles bekommen, was sie wollen, am Ende aber kommen sie in die Hölle. Und Leute, die leben für Al-Akhira und die leben in diesem Leben. Das wird Leute, die leben in diesseits, auch sie sind bescheiden und wenn sie nicht alles bekommen, ist kein Problem für sie. Und sie bekommen dann als Lohn, weil sie Allah angebetet haben und gut waren, sie bekommen das Paradies im jenseitigen Leben. Und subhanallah, diese Geschichte von Qarun, es ist sehr wichtig, dass man diese Geschichte wirklich aus dem Koran lernt, damit man das versteht. Die Leute haben gesagt, schau mal hier, diese Leute, die immer für das diesseitige Leben leben wollten, das wird wie in unserer Zeit, Leute, die wollen nur schön anziehen. Der sagt, ach, ich möchte, wir leben nur einmal, ich möchte mein Leben genießen. Bei ihm gibt es keine Grenzen mehr, kein Verboten, kein Erlaubte, der denkt nicht an Gott und so weiter. Diese Leute, als sie Qarun sahen, wie er, sag ich, jetzt, rausgekommen ist mit seinem Schmuck und mit seiner Pracht und so weiter. Sie haben gesagt, wir wollen wie Qarun werden. Pass auf. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Erde mit Qarun sinken lassen. Diese Leute kamen und haben gesagt, oh, das war gut, dass wir nicht wie Qarun gemacht haben. Qarun war so und so und so. Und da haben sie von ihm sofort schlecht gesprochen. Aber davor wollten sie wie Qarun werden. Aber als er die Strafe bekommen hat, dann wollten sie nicht mehr. Und das ist einer, der Allah subhanahu wa ta'ala leugnet und verleugnet. Und das ist einer, wal'iyadu billah, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchtet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Die Leute, die rechtschaffen waren, die Leute, die an Allah richtig geglaubt haben, sie haben den Leuten gesagt, schaut mal, das Vermögen des Lebens ist vergänglich. Das wird euch nicht nutzen. Deshalb kehrt zu Allah zurück. Tut Gutes. Glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das Richtige, was wir brauchen. Das heißt nicht, wenn du auch glaubst und rechtschaffen tust, dass du immer arm sein sollst. Nein, nein, nein. Das habe ich euch auch in den anderen Kapiteln erklärt. Brauchen wir nicht jetzt mal zu wiederholen. Aber das heißt nicht aber, dass dein Lebensstil und Lebensziel nur Vermögen ist. Das sollte der Muslim nicht so sein. Allah sagt auch im gemäß Besitz, dann werdet ihr an jedem Tag über die Gnaden befragt werden, die euch zuteil geworden sind. Das heißt, am letzten Tag werden wir nach diesem Leben befragt. Manche Leute denken, ja, wo, ich habe gar nichts. Doch, du hast Essen, du hast erstmal Gesundheit, du hast dein Leben, du kannst essen, trinken, alles was du willst, dann hast du große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Andere Gaben die nicht. Andere Leute haben solche Gaben nicht. Deshalb, du wirst am letzten Tag danach gefragt, wie du das im Leben gelebt hast. Und nicht, dass du sagst, ja, ich habe nichts bekommen, ja. Ohne dass Allah uns Regen gegeben hat, Wasser gegeben hat, woher könnten wir Wasser bekommen? Wenn Allah uns nichts zum Essen, nichts zum Trinken gibt, dann was sollen wir tun? Sag mal, die Menschen machen das bestimmt. Die Menschen herstellen Saft und herstellen Getränke und Essen und so weiter. Ja, aber wer hat ihnen das gegeben? Wer hat ihnen das beigebracht? Wie von sich selber. Allah hat alles erschaffen und er hat das gegeben, subhanahu wa ta'ala. Auch Barakallahu fikum in Surah 17, 18, Ayah 18. Wenn jemand nach Vergänglichem strebt, so lassen wir ihn unverzüglich daran teilhaben, so viel wir wollen und für wen wir es wünschen, dann bereiten wir für ihn die Hölle, in der er verachtet und ausgestoßen Qualen leiden wird. Das hat damit zu tun, es gibt Leute, die wollen nur das diesseitige Leben haben. Der strebt nur nach diesem diesseitigen Leben. Der denkt nicht an die Akhira. Der denkt nicht an letzten Tag. Der denkt nicht an Paradies und Hölle. Dieser wird alles bekommen, was er will in diesem Leben. Vielleicht Vermögen, seine Begierden wird er sozusagen bekommen. Alles, was er will. Aber dann, nachdem er stirbt, der wird im Grab gefoltert. Und am letzten Tag wird er in die Hölle kommen. Aber derjenige, der nicht alles bekommen hat in diesem Leben und der wollte, dass Allah mit ihm zufrieden ist in diesem Leben und dann im zweiten Leben ins Paradies kommt, diese Person wird seinen Lohn bekommen. Deshalb, es gibt, das sehen wir jeden Tag. Ich meine, es gibt Leute, der sagt, ja, das ist mein Leben, ich werde sterben, ich weiß nicht, was danach kommt, ist mir egal, was danach kommt. Die meisten sagen sowas. Okay. Die sollen so denken, das ist ihre Sache. Wir können niemanden zwingen, anders zu denken. Aber wir sagen nur diesen Leuten, du wirst das bekommen von deinem Leben, was Allah dir zuteil schon bestimmt hat. Nicht mehr, nicht weniger. Aber dann, wenn du nur nach diesem Leben gestrebt hast, dann wirst du am Ende alles verlieren. Weil dieses Leben, wenn wir dieses Leben mit dem Paradies vergleichen, das ist nicht zu vergleichen. Der Prophet hat uns das gesagt und das haben wir voriges Mal erklärt. Der Vergleich zwischen dem diesseitigen Leben und dem jenseitigen Leben ist, wie wenn du deinen Finger in einen großen Ozean tust, eintauchst und dann holst du deinen Finger raus. Wie viel Wasser nimmst du mit? Tröpfchen? Weniger als Tröpfchen. Und das ist der Vergleich zwischen dem diesseitigen Leben und jenseitigen Leben. Und jeder muss für sich selber entscheiden. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, wenn ich über diese Themen immer spreche, erinnere mich an eine Sache. Und zwar einmal habe ich der hat sich als Atheist sozusagen vorgestellt. Ich habe mit ihm diskutiert. Ich habe ihm gesagt, eine Frage. Du sagst, es gibt nach dem Tod nichts. Und wir sind von dieser Erde und wir kehren in diese Erde zurück. Und da gibt es weder Wiederauferstehung, noch Paradies, noch Hölle und so weiter. So glaubst du? Der hat gesagt, ja. Dann sag, okay. Wir suchen jetzt nach unserer Gemeinsamkeit. Und dann suchen wir eine Lösung für die Meinungen, die uns trennen. Dann sag bitte. Ich habe gesagt, wir leben. Er hat gesagt, ja, natürlich. Du lebst? Er hat gesagt, ja. Und ich lebe. Ich habe gesagt, lebst du gut? Er hat gesagt, nein. Dann hat mir gesagt, und du? Ich habe gesagt, ich lebe gut. Und wenn ich Allah anbete oder wenn ich bete, oder wenn ich meinen Schöpfer erwähne, dann bin ich so froh. Und ich vergesse die ganze Welt und ich vergesse meine Probleme. Ich sage, schön. Ich habe gesagt, okay, das sind Gemeinsamkeiten. Wir leben, du lebst nicht so gut, ich lebe gut. Wir werden sterben. Sind wir einig oder nicht? Der Herr sagt, ja, wir sind einig, wir werden auch sterben. Ich habe gesagt, super. Dann habe ich ihm gesagt, nach dem Sterben. Du sagst, es gibt nichts. Und ich sage, es gibt erstmal Begrabung im Grab, dann gibt es ein Grableben, entweder ein Loch, dein Grab wird ein Loch von den Löchern der Hölle oder wird ein Paradiesgarten sein, und dann gibt es den letzten Tag, und danach wird Allah mit uns abrechnen, und danach gibt es Paradies oder Hölle, ewig und ewig. Ich sage das. Ist für dich wahr, was ich sage? Der sagt nein. Ich glaube nicht daran. Ich habe gesagt, schau mal, sag dir nur etwas. Du sollst selber überlegen. Wenn du recht hättest, habe ich was verloren in meinem Leben? Nein. Ich habe gelebt, du hast gelebt. Ich habe gut gelebt, du sagst, dein Leben ist es so gut. Und wir werden beide sterben. Aber jetzt die Frage ist, wenn ich recht habe und ich habe recht, wer hat verloren? Er sagt, ja, ich habe auch nicht verloren. Ich habe gesagt, die Hölle ist nicht verloren. Und das ist die Sache. Überlegt euch. Meine, wir verlieren nicht. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sagen, ja, aber du, ich habe Alkohol getrunken, du hast nicht. Und ich kann auf Alkohol verzichten. Es gibt in Deutschland hier 17 Millionen, ich weiß nicht, wie viele Vegetarier gibt es in Deutschland. Ich denke, ich hab was gelesen, 9 Millionen und so. In Deutschland Vegetarier. Und es gibt so viele Leute auf dieser Erde, die verzichten auf Alkohol. Manche, weil sie Allergie haben. Ich kenne ein paar Leute, die haben Allergie gegen Alkohol. Ich bin überhaupt nicht. Wallah. Und wenn er versucht, nur ein bisschen zu trinken, du siehst, was mit ihm passiert. Wird alles rot und der kann nicht. Es gibt manche auch, die keinen Alkohol trinken, weil sie wissen, dass es schlecht ist und so weiter. Auf jeden Fall, ich kann verzichten auf Alkohol, ich kann verzichten auch auf Frauen, ich kann verzichten auch auf viele Sachen. Ich meine, das ist nicht jetzt, dass man überhaupt nicht verzichten kann. Also wir leben als Muslimin und die anderen leben. Aber am Ende, wenn das alles wahr ist, Alhamdulillah, wir hoffen, dass Allah uns ins Paradies bringt. Und wir hoffen, dass Allah diese Leute im Recht, in diesem Leben recht leitet, weil wir ihnen das Gute wünschen. Jetzt aber, wenn das nicht stimmen würde, ja, dann haben wir auch nichts verloren, weil wir gelebt haben. Alhamdulillah, der Schlaue überlegt sich richtig und er weiß, wie er entscheidet. Das ist natürlich in einer Diskussion, ja. Ich werde niemals den Islam in Frage stellen. Niemals. Aber das geht in so einer Diskussion, dass man ihm sagt, wenn und dann. Weil Ibrahim a.s., als er die Sonne gesehen hat, der hat gesagt, das ist mein Gott. Der Stern, den Stern, der hat gesagt, das ist mein Gott. Und dann hat er gesagt, nein, das ist klein und so weiter. Und das wird, das ging unter. Dann sagte er, nein, das ist nicht mein Gott. Deshalb in diesem Zusammenhang kann man solche Beispiele erwähnen und das ist kein Problem. So, barakallahu fikum. Manche Leute, die denken nur, das ist das sozusagen, die haben eine Denkweise und diese Denkweise endet in diesem Leben. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin, unsere Denkweise ist anders. Wir sagen, es gibt diesseitiges Leben, jenseitiges Leben. Wer in diesem Leben richtig hart gearbeitet hat, für das zweite Leben, der wird gewinnen. Wer nicht, dann wird er alles verlieren. Und das jenseitige Leben ist schöner als das diesseitige Leben. Mindestens, schau mal, du hast Stress, du hast Kummer und Jammer und Probleme und. Im anderen Leben hast du gar nicht. Du hast keine Probleme mit deiner Frau. Du hast keine Probleme mit deinen Eltern. Du hast kein Problem mit den Leuten. Du wirst nicht so ein Dummkopf, der dich auf der Straße anschreit, Ausländer raus. Ja, du wirst sowas nicht haben. Ja? Und du wirst auch diese Gesichter nicht sehen, die wir heute sehen. Zum Beispiel, überlege, wir haben ein paar Gesichter, die Leute heutzutage sehen in Medien und so weiter. Alhamdulillah, keine Krankheit. Es gibt keine Nacht. Es gibt keine Müdigkeit. Es gibt überhaupt nicht. Du wirst nur belohnt. Aber die meisten Leute denken nicht an diese Themen, weil entweder durch die Erziehung oder durch die Begierden des Lebens, weil sie alles haben wollen. Und die bekommen, was sie wollen. Aber am Ende möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض متفق عليه وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أخي يا ابن أختي عفوا إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قلت يا خالة فما كان يعيشكم أو يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا متفق عليه وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير رواه البخاري مصلية لمشوي وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات وفي رواية له ولا رأى شاة سميطا بعينه قط وعن نعمان بن بشير قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه رواه مسلم الدقل هو التمر الرديء طبعا يا أخو هذه الأحاديث واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تصور أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ما عنده خبز شعير يومين بل يمضي عليه الشهرين وما يوقد في أبياته نعم ما في لحم عندهم ولا شيء كيف كان يأكل التمر والماء بس تمر ومي بس ويا أخو أكثر من ذلك يعني كان عندهم بعض النعجات فكانوا يرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم جيرانه من الأنصار يرسلوا من الألبان له صلوات الله وسلامه عليه لذلك النبي ما شبع من خبز الشعير والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجد ليأكل إلا الدقل وهو رديء التمر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب يا أخوة أنتم تعلمون وكلنا نعلم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال يا رب أريد قصور لكان الله سبحانه وتعالى أعطاه لو النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه وقال لهم ابنوا لي قصرا لبنوا له أجمل قصر أجمل من قصر كسرى ومن قصر هرقل وأجمل شيء ولكن ما أراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم هذه المسألة طبعا من يصل إلى هذا الفهم ومن يصل إلى هذا الإيمان لكن انتبهوا لهذه المسألة هذا لا يعني أرجع وأقول هذا لا يعني أنه الفقر يعني الإنسان يفكر نفسه إذا أنت الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وأما بنعمة ربك فحدث يرحمك الله فالإنسان يظهر نعمة الله عليه ما في مشكلة ولكن سبحان الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا حتى يبين للناس أن هذه الدنيا ليست بشيء طبعا لو فعل أحد الناس ذلك اليوم سيقول عنه مجنون يعني لو إنسان ترك الدنيا وكذا سبحان الله فنسأل الله العافية والسلام بارك الله فيكم جزاك الله خير نتوي دي حديثة دي في أربين دي تيزن زي فيل أربين دولدن وندا بغوخ ما نيش فيل أغوخ تو أكليرن والدي كلارزن عايشة رضوان الله عليها تسيلتي Die Angehörigen des Propheten sallallahu alaihi wasallam aßen sich niemals an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit Brot aus Gerste satt, bis er starb. Überleg dir. Damals war Brot aus Gerste, das war nicht so teuer. Das war hart. Die haben nicht zwei Tage Brot gehabt. Und ein Tag und nichts mehr. Das ist die Familie von unserem Propheten. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte, dann hätte er gesagt, oh Allah, gib mir ein Schloss aus Gold und Silber, dann hätte er bekommen. Hätte er seinen Gefährten gesagt, baut mir ein Schloss, die hätten ihm das schönste Haus gebaut. Aber sie haben das nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das verstanden und er wollte das nicht. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Er wollte das nicht, weil er verstanden hat, dass dieses Leben zu Ende geht und es gibt nichts, was man mitnimmt von diesem Leben, außer die guten Handlungen und das rechtschaffene Werk, was man hier in diesem Leben gemacht hat. In einer anderen Version lautet, seit seiner Ankunft in Medina aßen sich die Familienangehörigen des Propheten s.a.w. niemals an drei aufeinander folgenden Tagen mit Brot aus Weizen satt, bis er verstarb. Es gab Urwa, radiallahu alaihi berichtete, dass Aisha radiallahu anha zu ihm sagte, bei Allah, mein Neffe, wir haben 3 Monde in 2 Monaten gesehen, ohne dass in den Wohnungen des Propheten, in den Gemächern des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das Herdfeuer entfacht. Das Feuer entfacht worden wäre. Ich fragte meine Tante, wovon habt ihr euch dann ernährt? Sie sagte, von den beiden schwarzen Dingen, das sind Datteln und Wasser. Außer wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Nachbarn von Ansar, die Milchvieh hatten, sie sandten dann immer etwas Milch zum Propheten, der uns davon zu trinken gab. Überleg dir, der Führer der Muslime, Oberhaupt der Muslime, 2 Monate lang isst er kein Fleisch. Und kein Milch, gar nicht. Nur Datteln und Wasser. Das war's. Nur einige von seinen Nachbarn, die haben ihm manchmal Milch geschenkt, salawatullahi wa salamu alayhi. Abu Sa'id al-Maqburi berichtet, dass Abu Huraira radhiyallahu anhu an einigen Leuten vorbeikam, die eine gegrillte Ziege vor sich hatten. Sie forderten ihn auf, sich am Essen zu beteiligen, aber er weigerte sich und sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verabschiedet sich aus dieser Welt ohne sich an Brot aus Gerste statt gegessen zu haben. Das heißt, Abu Huraira selber wollte das nicht. Er sagt, wenn unser Prophet, weil er da drin etwas gesehen hat, dass es übertrieben ist, dass er so eine Ziege isst und der Prophet hat kein Brot gefunden zum Essen. Das heißt nicht, dass es verboten ist. Du kannst, wenn du Brot findest oder wenn du Ziege hast und so weiter, bitte schön, du kannst davon essen. Aber das ist nur ein Sinn, damit die Leute verstehen, wie das im Islam ist. Wir sind keine Leute, die nur geldgierig sind oder Leute, die nur, natürlich Geld und Vermögen ist wichtig in diesem Leben. Du kannst nicht ohne Geld, ohne Vermögen weiter. Aber das soll nicht dein Ziel sein in diesem Leben, sondern Geld und Vermögen sind Mittel in diesem Leben und kein Ziel. Wie Auto. Auto ist Mittel, aber kein Ziel. Frau ist kein Ziel in diesem Leben. Mann ist kein Ziel, sondern unser Ziel in diesem Leben ist, dass wir Allah allein einzig anbeten, dass wir Gutes tun, damit wir am Ende ins Paradies kommen. Anas auch erzählte, bis zu seinem Tode genoss der Prophet sallallahu alaihi wasallam nie eine Mahlzeit an einem Tisch. Selbst feines Brot aß er nie, bis er starb. Ich weiß nicht, woher das Wort Tisch geholt hat hier. Al-Akhiwan, ja, der meinte Al-Akhiwan. Okay. Das hat auch eine andere Bedeutung. Der hat das eher mit dem Wort Tisch. Das war bei ihnen etwas, was so eine Art Bedeutung hat, wenn du das machst. Das bedeutet, du bist von den Leuten, die reich sind und so weiter. Allah ta'ala, Allah ta'ala. Und in einer anderen Version, und niemals sah er, sallallahu alaihi wasallam, mit eigenen Augen auch nur eine gegrillte Ziege. Natürlich, der meinte jetzt nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam kein Fleisch gegessen hat. Nicht, dass jemand so denkt. Oder dass man sagt, ja, du darfst nicht auf einem Tisch essen. Doch, du kannst an einem Tisch sitzen und an einem Tisch essen und so weiter. Aber das war etwas, was anders ist. Riwan ist nicht nur Tisch, sondern das war von diesem, sozusagen, wie sagt man, Verzierten und so weiter. Also das war ein Zeichen für Reichtum und für diese, das sagt man ja, die reichen Leute. An-Nu'man Bushir erzählte, gewiss habe ich euren Propheten erlebt, als er nicht einmal schlechte Datteln hatte, um seinen Hunger zu stillen. Überleg dir, Oberhaupt der Muslime, der Prophet Gottes, der beste Mensch überhaupt, hat keine schlechte Datteln zu essen. Salawatullahi wa salamu alayhi. Warum? Weil er das verstanden hat. Dieses Leben ist nicht unser Haus, sondern unser Haus, inshallah, ist im Paradies. وعن سهل بن سعد ولا نه اشتبن هي ان شاء الله Wir sind bei Überlieferung bei mir 500, bei euch 496. Heute ist 7.11.11. Wir stoppen hier, Barakallahu fikum, Barakallahu khairan. Weil wenn wir jetzt 2 oder 3 Hadithe nehmen, dann werden wir lange haben. Sowieso wir haben ein sehr langes Hadith, das eine sehr schöne Geschichte dann. نعم وان دان ديجي شتا وان ابو هريرة من ميركت يا دي اوتر رحمه الله تعالى ان ديزن تيمن Das geht um diese Enthaltsamkeit, Genügsamkeit in diesem Leben. Der hat wirklich, ich meine mit diesem Wort, übertrieben Kapitel gebracht und sehr viele Hadithe gebracht. Weil er so war, Al-Imam al-Nawawi, der war enthaltsam. Der hat nicht geheiratet, al-Nawawi. Nein. Viele große Gelehrten der islamischen Gestaben nicht geheiratet. Ibn Taymiyyah hat nicht geheiratet, Al-Imam al-Nawawi hat nicht geheiratet. Weil sie keine Zeit gefunden haben, sie haben das Leben nur in Wissen verbracht. Ibn al-Qayyim sagte, man ist mit seiner Frau intim und dann denkt er nicht an seine Frau, sondern der denkt an Wissen und der denkt an Themen der Religion. Überleg dir, ja, wenn ein Mann mit seiner Frau ist und dann denkt er nur an Themen der Religion und wie er diese Frage beantwortet und so. Ich meine, auch die Frau wird mit ihm sage ich jetzt, unzufrieden sein. Weil, überlege dir heute die Frauen, unsere Frauen in dieser Zeit. Sie will einen Mann haben, der sich um sie kümmert und er sagt, ja, wie geht's und was machst du und komm und Liebling und ich weiß nicht was und einen Blumen schenken und einem das schenken und Händchen halten und spazieren gehen. Wenn du keine Zeit für solche Themen hast, sondern manchmal es gab einen Gelehrten, die kam zu ihm, eine Frau mit 1000 Dinar, 1000 goldene Münzen. 1000 Dinar, die sind heute wie 1 Million Euro und mehr. Der hat ihm gesagt, schau mal, das ist seine... Sie hat ihm gesagt, das ist ein 1000 Dinar und ich möchte, dass du mich heiratest, nur damit ich dir diene. Das bedeutet, damit du weiter nach Wissen suchst und du lernst die Religion. Hasbunallah. Ja, die kam zu ihm, sie hat ihm gesagt, hier, da, tfaddal. Ma fi al-qiyad al-amn. Weißt du, was das bedeutet, wenn er so aufsteht und spricht, das ist ein Anruf mit Befehl. Regierung, ja. Auf jeden Fall, sie hat ihm 1000 Dinar gegeben und sie hat ihm gesagt, ich möchte, dass du mich heiratest. Ich möchte nur sozusagen für dich hier alles in Ordnung bringen. Du beschäftigst dich mit Wissen und du bringst den Leuten das Wissen bei und ich werde alles für dich sozusagen, ich möchte mich um dich kümmern. Ja, im Haushalt und alles, was du brauchst. Der hat gesagt, möge Allah dich segnen, aber ich will das nicht. Derjenige, der mit ihm war, der hat ihm gesagt, warum? Ich meine, überleg dir, warum hast du das gemacht? Es gibt Leute, die suchen nach solchen Themen. Aber warum hast du das nicht gemacht? Der hat gesagt, schau mal, ich bin von meiner Heimat ausgewandert, damit ich nach Wissen suche. Und ich suche nicht nach Frauen. Und wenn ich jetzt anfange, Frauen zu heiraten, dann wird man nie, ja, nicht rein bleiben vor Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb habe ich abgelehnt. Weil seine Nia, der wollte das reinhalten vor Allah subhanahu wa ta'ala. Der sagte ihm, dann wird man nicht sagen, ich bin einer, der nach Wissen sucht. Und diese Leute, übrigens, aufpassen nur, damit man nicht falsch versteht, ja. Diese Leute, die sind nicht jeder. Und der Beweis, dass das diese Leute nicht irgendeine Person waren, wir reden jetzt von ihnen. Und wir wundern uns manchmal, das ist eine Sache, die zu uns wirklich zu verwundern bringt. Darum waren sie diese Leute so. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Ich sage nochmal, das heißt nicht, dass man nicht reich werden darf. Du kannst reich werden. Aber du musst Allah subhanahu wa ta'ala, du musst Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, du musst die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala geben und du musst deine Verpflichtungen nachgehen. Ich werde ein Video abpassen. Allah ta'ala ala wa alam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich jetzt sozusagen keinen großen Lebensstil finden will, ich habe genug Geld oder sowas, aber ich will keinen hohen Lebensstil, will ich immer die besten Anziehsachen, das beste Essen und sowas alles, aber sozusagen bei manchen Sachen würde es meiner Gesundheit besser tun oder ich würde meiner Gesundheit vielleicht sogar schaden, nicht extrem, ich würde mich davon unterdrücken, ich würde dir vielleicht schaden, aber wenn ich zum Beispiel sage, wie der Prophet saß dann nämlich schlafen und hinweg oder sowas und es ist kalt draußen oder sowas, ich kann nicht mal schlafen und so. Keiner hat dir gesagt, dass du dir Schaden zufügst. Also zum Beispiel, wenn ich lange irgendwie, wenn ich jetzt... Keiner hat das gesagt. Keiner hat doch gesagt. Keiner hat das dir gesagt im Islam, dass du dir Schaden zufügst, wenn du genügsam lebst. Du sollst genügsam leben, Das heißt aber nicht, jetzt wenn du zum Beispiel, du kannst auch 5 Häuser haben und 10 Autos und wie du willst, das ist dir überlassen. Aber du nimmst das, was normal ist. Das bedeutet hier in Deutschland zum Beispiel. Keiner sagt dir, ja, geh und wohne in einem Platz ohne Heizung. Im Winter. Ja? Oder in der Wüste, wo 50 Grad ist, ja, ohne Klimaanlage. Das sagen wir. Weil wir sagen, du machst etwas, das normal ist. In ihrem Leben war das anders, aber in unserem Leben. Was ist normal für einen Menschen? Du kannst es nehmen. Wenn du mehr machst, auch das ist dir überlassen. Aber warum war der Prophet oder die Sahaba oder die anderen, die nachgekommen sind, warum waren sie so in ihrem Leben? Weil sie Allah subhanahu wa ta'ala angebetet haben, weil sie keine Zeit für solche Themen gehabt haben. Überlege dir, der Prophet hat gehandelt auch noch. Ja? Und die Sahaba haben gearbeitet. Das ist die Sache. Sie haben gearbeitet, sie haben Religion gelernt, sie haben Allah gefürchtet, sie haben Familien gehabt, sie haben Kinder gehabt, das Leben war hart und trotzdem waren sie Leute, die so Freude gehabt haben und sie so froh im Leben waren. Aber schau mal jetzt, wir haben Internet, wir haben Autos, wir haben Flugzeuge, wir haben Häuser, wir haben alles, was du brauchst, trotzdem leben wir nicht mit Freude. Was fehlt uns dann? Was uns fehlt, haben sie gehabt. Die Herzen waren rein und sauber und sie waren verbunden und sie haben gebunden. Die Herzen waren, Entschuldigung, gebunden an den Schöpfer, an dieser Religion haben sie festgehalten. Deshalb haben sie ihre Freude und ihr Reichtum in diesem Weg gefunden. Aber die Menschen heute, die sehen das nicht in diesem Weg. Die sehen das eher, wenn du so eine Picaldi heißt das Hose, Percaldi, Picaldi Hose und Christian Dior Brille und Dieseljacke und Jack Wolfskin oder King oder wie heißt das? Lacoste vielleicht, ja, das Französisch. Ja, oder Adidas. Adidas ist das alte Mode. Ja, es gibt neue. Deshalb, Barakallahu fikum, das ist die Sache. Bei den Leuten ist Porsche. Also einer sagt mir, komm, ich sage dir was. Ich habe gesagt, was Leute? Er hat mir gesagt, ich bin 50 geworden. Das ist kein Muslim. Er sagt, ich bin 50 geworden, komm, ich sage dir du. Ich habe gesagt, was für mich? Ich sage, schau mal, mein Bild. Der hat gesagt, siehst du den Mann da? Ich habe gesagt, ja, das bist du. Er sagt, was ist daneben? Ich habe gesagt, Porsche. Nein, nicht Porsche, Entschuldigung, Ferrari. Ferrari. Ich habe gesagt, ja, Ferrari und? Ich habe mir gesagt, ich habe ein Geschenk bekommen zu meinem 50. Geburtstag, ein Ferrari-Fahrt. Das ist richtig, du. Ich habe so gelächelt. Ich habe so gedacht, wirklich, ich wünsche mir, dass ich einen Esel habe hier in Deutschland. Was soll ich mit Ferrari und Porsche machen? Auto ist Auto, aber hier Esel kannst du nicht reichen. Geh mal nachts auf den Bahnhof, da hast du 100.000 Esel rum. 100.000 ist übertrieben. Auf jeden Fall, das ist die Sache, das heißt, es gibt manche Leute, die wollen nur leben. Egal wie. Und deshalb machen wir immer Urlaub in Mallorca. Wenn du nur die Leute siehst, wenn sie in Mallorca sind, wie sie leben. Auzubillah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so sagen. Warst du schon? Natürlich. Ich war schon dort. Urlaub gemacht. Ja, Urlaub in Mallorca, in Moscheen, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja, es gibt dort Da'wah, was denkst du? Es gibt Muslime dort. Und es gibt Moscheen. Es gibt alles. Wir machen keine Fragen mehr und heute ist Eid. Ich wollte eigentlich keinen Unterricht machen, aber da wurde ich gezwungen, Unterricht zu machen. Wir treffen uns morgen, inshallah. Heute sind eigentlich diese Tage, dass wir gestern Sonntag ist Eidtag, heute ist der erste von Ayyam Tashriq und morgen und übermorgen. Das heißt, die sind Tage, da man isst, trinkt und sich freut. Wir haben gestern auch Schafe geschlachtet, ja. Ja, und dann gefrisst. Ich meine, das war schön gestern, komm schon. Das war richtig, ja. Wenn ihr seht, Nadi Noah, Dr. Ibrahim, wie er das Schaf, weißt du, ja, Bauch von Schaf aufmacht. Ja, die Sonne, ja, die Bilder machen wir, strahlen wir im Internet. Ich muss da jetzt gehen. Aber wir haben Schafe, weißt du, wirklich, es gab kein Fett in diesen Schafen. Es gibt kein Fett, du siehst das Fleisch. Sehr schön. Man sagt dann halb Ziege, halb Schaf, ja. Ha? Man sagt dann halb Ziege. Nein, das ist wie. Afrikanisch. Nein, Allah idi. Das sind wie Reh. Das ist wie Rehfleisch. Hast du Rehfleisch gegessen? Das ist so, wir haben geschlachtet, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja, Alhamdulillah. Es gab Essen und Trinken. In Zu'id gab es zwei kleine Mädchen, die bei dem Propheten sallallahu was sozusagen vorgetragen haben, reimenmäßig. Ja, ja. Nee, es gibt auch eine Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal mit Abu Bakr und Umar ein Schaf gegessen. Das kommt nachher. Und was mit Frauen? Zu'id, ja, können sie. Ja, zu Eid und zur Hochzeit können die Frauen das machen. Khair, barakallahu fikum, zakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wir treffen uns morgen zum Unterricht, inshallah. Assalamu alaikum.